haben uns heute hier versammelt, um unser Leid zu klagen. Wie konntet ihr es nur wagen, uns so maßlos schnell zu vergessen? Wir hatten zwar genug zu essen, und es gab natürlich auch zu trinken. Und wir haben auch die Zeit genossen, ganz ohne euch uns auszuruhen. Mit euch haben wir nichts mehr zu tun. Ihr könnt euch eure Huldigungen schenken. Wir sind nur heute hier zusammen, um den drei Lenören zu gedenken. Hau doch ab, geh doch woanders hin. Es gibt genügend tolle Hallen, geh dir die reinziehen. Geh doch weg, ist doch nix für dich, ist doch klar. Klingt doch alles nicht so wunderbar. Mit euch haben wir nichts mehr zu tun. Wir sind nur heute hier zusammen, um den drei Lenören zu gedenken.